wenn er sich ruhig sagen muss, dass seine Gründe nicht so schlagend sind, um einer so hohen, vom Heiligen Geiste geleiteten Autorität der römischen Kardinalskongregation gegenüber standhalten zu können, so wird er demütig dem natürlichen Vergnügen, an seiner Ansicht festhalten zu dürfen, entsagen, eingedenk dessen, dass wahre Weisheit überzeugt ist von der Irrtumsfähigkeit des menschlichen Geistes und gern bereit ist, von einer gottgeleiteten Autorität Belehrung anzunehmen. Was an der modernen Kultur gut und nützlich ist, bleibt vom Syllabus unberührt. Er trifft lediglich das, was an unserer Zeit und ihren leitenden Ideen antichristlich ist. Nicht die Freiheit der Wissenschaft wird verurteilt, sondern jene liberale Freiheit, welche das Joch des Glaubens abschüttelt. Die kirchliche Büchergesetzgebung, also der Index, setzen sich also hauptsächlich aus zwei Faktoren zusammen. Erstens aus der Forderung der Präventivzensur, gewisse Bücher müssen vor ihrer Veröffentlichung einer Prüfung unterworfen werden. Zweitens aus dem Verbot bereits erschienener Bücher. Der katholische Gelehrte, der Verständnis für die übernatürliche Sendung seiner Kirche hat, wird mit demütigem Vertrauen ihrer Leitung in der Wissenschaft sich hingeben. Wer überzeugt ist, dass auch für unser Geschlecht noch der christliche Glaube das höchste Wahrheitserbe der Vergangenheit ist, welches ihm erhalten bleiben muss, der wird keinen Anstoß daran nehmen, dass die Kirche in Anwendung ihrer Indexgewalt auch vor Männern wie Kant, Spinoza, Schopenhauer, Strauss nicht zurückschreckt. Rankes römische Päpste stehen auf dem Index, weil in ihnen Verfassung und Lehre der katholischen Kirche herabgesetzt werden, nicht wegen dessen, was sie Wahres über die Päpste enthalten. Ein Seitenstück zu den Lehren des österreichischen Jesuiten liefert der deutsche Jesuit Hilgers, der in einem umfangreichen Werke, 638 Seiten in Großoktav aus dem Jahre 1904, der Index der verbotenen Bücher, die Notwendigkeit und Nützlichkeit dieser die Wissenschaft überwachenden römischen Zensurbehörde, besonders für unsere Zeit erweist. Hilgers schreibt über die verpflichtende Kraft des Index. Durch die Neuausgabe des Index im Jahre 1900 hat die Kirche ihre Gesetzgebung nicht bloß den Zeitverhältnissen zweckmäßig angepasst, sondern auch im Bewusstsein ihres Rechtes wie ihrer Pflicht aller Welt kundgetan und aufs Neue den Katholiken aller Zungen nachdrücklich eingeschärft. Alle Katholiken aller Länder werden sich im Gewissen verpflichtet fühlen, diese Gesetzgebung treu zu beobachten, wie dies der Wortlaut dieser Konstitution entschieden verlangt und ein weiteres Dekret der Indexkongregation noch ausdrücklicher fordert. Die Präventivzensur hat die Begründung ihrer Berechtigung und Zweckmäßigkeit ebenso wie das Bücherverbot in dem göttlichen Lehr- und Hirtenamt der Kirche. Diese Maßregel der Kirche kennzeichnet sich nicht bloß als Liebe der Mutter zu den Gläubigen, sondern auch als väterliche Vorsorge den Schriftstellern und Verfassern gegenüber, die durch die Präventivzensur davor bewahrt bleiben, Unkraut zu säen. Unter den schwersten Strafen ist es verboten, Dynamit auch nur feil zu halten. Ist es zu große Strenge, wenn da die Kirche durch ihre Gesetze die Buchhändler ermahnt, dass alle verbotenen Bücher nur nach Einhaltung der leicht zu erlangenden kirchlichen Erlaubnis feilgeboten und nur an diejenigen verkaufsweise ausgehändigt werden, von denen die Verkäufer selber vernünftigerweise annehmen können, dass sie diese Bücher erlaubterweise verlangen? Man darf doch wohl behaupten, dass die Männer der Wissenschaft, wie Professoren der Theologie und Geschichte, Philologen waren schon früher genannt, gleich den übrigen verpflichtet sind, bei der kirchlichen Obrigkeit Dispens vom Bücherverbot einzuholen. Wie schon hervorgehoben, sagen beide Jesuiten weder etwas Neues noch auch etwas Verwunderliches. Im Gegenteil, neu und verwunderlich wäre, wenn Jesuiten nicht so sprechen, denn der ultramontan kirchliche Standpunkt fordert solche Ansichten. Es bedarf aber keines weiteren Beweises, dass sie unvereinbar sind mit freier Wissenschaft, und deshalb habe ich die Donat-Hilgerschen Ausführungen vorgelegt. Steht aber diesem allen nicht entgegen der ungeheure wissenschaftliche Betrieb, den der Jesuitenorden tatsächlich entwickelt? Wie kein zweiter Orden der römischen Kirche ist er wissenschaftlich tätig. Und nicht wenige Jesuiten haben Nennenswertes in verschiedenen Wissenschaften geleistet. Jesuitische Theorie mag also gegen die Wissenschaft gerichtet sein, jesuitische Praxis ist für sie. Die Beseitigung des Einwandes lässt die eingeborene konstitutionelle Unwissenschaftlichkeit des Ordens noch mehr hervortreten. Wo ist unter den unzähligen Schriftstellern den Jesuiten? Der Jesuit Sommervogel füllt mehrere Quartbände mit ihren Namen und Werken, auch nur ein einziger, der in derjenigen Wissenschaft, die wie keine andere prüfsteinfreien schöpferischen Denkens ist, in der Philosophie, auch nur einen einzigen neuen Gedanken produziert, auch nur eine einzige neue Fernsicht erschlossen hat. Hier klafft, trotz ganzer Bibliotheken von durch Jesuiten geschriebenen Foliobänden über Philosophie, ein Vakuum, das beredtere Sprache spricht als jede Argumentation. Über die Scholastik, über Thomas von Aquin und die übrigen ist kein Jesuit hinausgekommen. Die dickleibigen Werke eines Suarez, Sanchez, Becanus, Molina, De Lugo und, um neuere und neueste zu nennen, eines Tongiorgi, Palmieri, Liberatore, Kleutgen, Pesch, Frick, Lehmen sind nichts anderes als endlose Wiederholungen und Abwandlungen der philosophischen Gedanken des 12., 13. und so weiter Jahrhunderts, die selbst wieder Ausflüsse aristotelischen Denkens sind. Ob das jesuitische philosophische Werk in Rom oder in Madrid, in Paris oder Lissabon, in Deutschland, in Belgien oder in England erschienen ist, ob es aus dem 16., aus dem 19. oder aus dem 20. Jahrhundert stammt, der Inhalt ist, trotz aller Verschiedenheit von Form und Sprache, überall der gleiche. Diese Unfruchtbarkeit, dies vollständig Fehlen gebärender Geisteskraft, ergibt sich mit eiserner Notwendigkeit aus der Stellung, die der Orden der Philosophie satzungsgemäß anweist. Sie ist, wie wir gesehen haben, die Magd, die Dienerin der Theologie. Jesuitisch-ultramontane Theologie aber ist wesentlich stationär, entwicklungsunfähig. Wie könnte da die Magd hinauswachsen über die Herrin? Wie könnte sie eigene Wege wandeln, während sie doch durch blinden Gehorsam und zahlreiche Vorschriften angekettet ist an den Gürtel ihrer Brotgeberin? Ich wiederhole. Für die wissenschaftliche Richtung einer Organisation ist ihre Stellung zur Philosophie, falls sie diese überhaupt betreibt, als der am meisten auf die pfadfindende Tätigkeit des Geistes angewiesenen Wissenschaft der Prüfstein, und auf diesem Prüfstein erweist sich jesuitische Wissenschaftlichkeit nicht als Edelmetall, zumindest nicht als selbstgeschürftes. Sie ist alte Weisheit, wenn's hochkommt, mit neuem Aufputze, meistens nicht einmal mit diesem. Was die Theologie betrifft, so liegt die Sache noch einfacher. Sie wandelt gebundene Marschrouten auf Ziele los, die von vornherein feststehen. Bei ihr wohnen also Freiheit und Wissenschaft gewiss nicht.